Platz. Jeder verboten, die Nacht erhellt. Die Tage schwarz. Very Sehr schön sehen in der Viewfinder. Fiberglass, ein Neonbird, so ein incredible scenery. Of color shades and luxury. Posture art, candy foam, machinos laying on the ground. Wearing just ideal tights, so sensual on the soft flight. Yellow metal, tone of measure, tone of pleasure, sort of life, full of rush.